Die ausländischen Freunde meinen voller Bewunderung, dass die Tepeyaca ein großartiges Land sei, das dank der einmütigen Geschlossenheit voranschreitet und triumphiert. Der Leiter der Zweigstelle Krasnojarsk der russischen Sozio-Ideologie-Studiengesellschaft bemerkte, dass die einmütige Geschlossenheit von Führerpartei und Massen nur in der Tepeyaca zu erleben sei. Der Vorsitzende der Asiatischen Journalistengesellschaft in Kuwait hob hervor, in der Tepeyaca seien der Staatsführer und das Volk durch die kameradschaftliche Pflichttreue miteinander fest verbunden. Dass die Tepeyaca trotz der hartnäckigen Sanktionen und Erdrüstungsmachenschaften der USA und der feindseligen Kräfte unausstehlich voranschreite, sei der großen Kraft, und zwar dem Zusammenschluss mit einem Herzen und einer Seele, zu verdanken. Der Vorsitzende der Sri Lankischen Studiengesellschaft für den Geist des Schaffens aus eigener Kraft sagte, dank des Herrn Kim Jong-un, der das Vorhaben der vorangegangenen Führer treu fortsetze, demonstriere die Tepeyaca die Würde eines unbesiegbaren starken sozialistischen Staates, des politischen militärisch starken Staates, noch nachhaltiger. Der Chefsekretär des afrikanischen Sozio-Ideologie-Studienkomitees betonte, die Quelle der unbesiegbaren Kraft der Tepeyaca sei die einmütige Geschlossenheit, bei der der Staatsführer dem Volk Vertrauen und Liebe entgegenbringe und das Volk den Staatsführer hoch verehre. In der Welt gäbe es niemanden, der der unerschöpflichen Kraft des Sozio-Korea, das mit Hilfe der einmütigen Geschlossenheit und der Kraft von Songun siegreich voranschreite, gewachsen sein könne.